Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Jawohl, es ist schon wieder eine Woche rum. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Und die Zeitumstellung, naja, obwohl ich die nicht mitmache, hat sie mich trotzdem wieder komplett aus dem Konzept geworfen. Ja, ich kann halt nicht alle Zeiten und Termine ändern. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier 13 Uhr. Ne? Ist 13 Uhr. Dann kann ich nicht sagen, ja, im Winter dann 12 Uhr oder so. Geht nicht. Aber naja, zumindest habe ich kein Problem mit dem Aufstehen und so weiter, denn ja, das ist dann, das hat sich bei mir erledigt, da mache ich nicht mit. Ich stehe immer zur gleichen Zeit auf und zwar zur Winterzeit immer. Gut, naja, also die Woche ist dementsprechend bei mir ziemlich seltsam, nicht zuletzt auch wegen diesem kleinen Teil hier, das ich mir geleistet habe. Das ist ein Samsung Galaxy Tab, aber darüber rede ich jetzt nicht hier bei der Rios Wochensicht, sondern im 15 Uhr ab 15 Uhr zusammen mit dem Mo beim Uncast. Und ja, für diese Sendung habe ich aber ein paar andere interessante Sachen entdeckt und deswegen heißt die Sendung heute auch Bomben aus Blermany. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, was das denn ist. Ja. Mhm. Fangen wir mal zunächst an mit Skype. Ja, Skype ist ja ein beliebtes Streitthema. Ja, für die einen ist es absolut das Beste, für die anderen ist es total grausam. Ich schwebe immer so zwischendrin, ja. Kann mich da nicht genau entscheiden. Ist eigentlich ganz gut, aber trotzdem furchtbar. Ja. Aber egal. Ja. Ich meine, Skype, gut, kennt man. Das wurde jetzt optisch aufgewertet. Da gibt es halt jetzt eine neue Version davon, die Skype 5. Unter anderem auch eine Beta für den für macOS 10, wer es denn wissen will. Für Windows gibt es das, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger und ist auch keine Beta mehr, sondern Vollversion. Und da wurden ein paar interessante Änderungen gemacht. Zumindest bei der Beta für den Mac kann man ganz klar sehen, dass hier dieses, wie nennt man das, Coverflow oder sowas? Nee, das heißt irgendwie anders. Dieses typische Mac-Aussehen benutzt wurde. Ich glaube, bei iChat wird das auch benutzt. Genau, ja. Und das ja, ist auf jeden Fall eine optische Aufwertung. Allerdings, was vielleicht viel interessanter ist, sind dann die Gruppen, die man nutzen kann. Das geht natürlich auch bei der Windows-Version Skype 5. Da kann man also Gruppen zusammenfassen, sagen wir mal, ja, Freunde halt eben, ja, direkt Bekannte. Und da, die möchte man alle gleichzeitig anrufen, aus welchem Grund auch immer. Ich meine, man kann's ja mal machen, ne? Es gibt zwar bessere Dienste wie Twitter, Facebook oder sonst irgendwas oder Buzz, ja. Bei denen da geht das viel einfacher. Aber gut, wer denn gleich seine ganzen Bekannten mit einem Anruf nerven will, der kann das dann tun und super schöne Konferenzschaltung machen. Und so weiter, also das ist möglich. Interessant wird es allerdings dann doch, wenn man zum Beispiel regelmäßige Konferenzen hat, bei denen mehrere Leute in so einem Chat-System dann agieren und dann kann man einfach diese Konferenz starten, indem man einfach eine bestimmte Gruppe von Leuten einfach anruft und dann werden alle angewählt und dann hofft man, dass auch alle bereit sind, den Anruf dann anzunehmen. Ne? Ja. Ja, aber ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und ja, wird Skype sicherlich nicht schaden. Ich würde mir immer noch wünschen, dass das andere da mal ein bisschen aufschließen zu Skype, aber ist halt natürlich total schwer, weil Skype ist ziemlich weit verbreitet und muss man ganz klar sagen, geht einfach. Ja, also meistens installiert man einfach nur Skype und fertig. Da muss man nichts mit der Firewall umstellen. Da muss nichts großartig gemacht werden. Das geht einfach. Und das ist schon eine schöne Sache. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch eins oder das meistgenutzteste meistgenutzte Voice-over-IP-Programm sein überhaupt. Ja, Google hat auch nicht geschlafen. Leider machen die momentan wenig rum mit diesem mit dem Audio-Video-Chat. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass da noch was passiert, wenn Gingerbread, das Android-System, das neue erscheint. Denn da sollte es ja ursprünglich auch integriert sein. Weiß nicht, ob das dann auch wirklich jetzt schon integriert ist oder ob das dann auch bis zur nächsten Version Honeycomb dauert. Aber Google hat zumindest bei der Instant-Suche jetzt auch für Mobilgeräte nachgelegt. Und das ist eine feine Sache. Wer es denn braucht, klar. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Also die Suche auf der normalen Website von Google, da gibt es jetzt eine sogenannte Instant-Search-Funktion. Ich weiß nicht, ist das überhaupt in Deutschland schon aktiv? Ich benutze immer die englische Version von Google. Deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich müsste eigentlich, und das gibt es ja schon relativ lange jetzt. Das heißt, man tippt ein und während man tippt, kommen schon die Ergebnisse. Schon beim ersten Buchstaben werden schon Ergebnisse eingeblendet. Das Ganze geht super schnell. Und das findet eigentlich ziemlich viel Freunde. Und sowas hat man sich eben jetzt auch auf mobilen Geräten gewünscht. Und das hat Google jetzt tatsächlich auch erhört bei Android-Versionen ab 2.2 und einigen anderen Smartphones. Mensch! Da funktioniert es auch. Das ist dort allerdings noch eine Beta-Version. Geht wunderbar, aber ich frage mich immer, ob das wirklich auf einem mobilen Telefon so gewünscht ist wie auf Desktop. Auf dem Desktop hat man normalerweise eine schnellere Verbindung. Und da geht es auch ruckzuck. Wie jetzt in dieser Windeseile die Ergebnisse beim Tippen übertragen werden sollen, wenn das Handy zum Beispiel gerade im Edge-Service eingebunden ist oder sogar nur GPRS, das ist dann die Frage. Sicherlich bei UMTS wird es auch okay sein, ja, aber naja, gut. Man kennt das ja, diese schönen Werte, die da einem um die Ohren geschmissen werden mit der Geschwindigkeit, sind die eine Sache. Die andere Sache sind natürlich die Ping-Zeiten, die sind eben im Mobilnetz dann doch etwas höher. Und darauf kommt's an. Ja, also da sieht man auch mal wieder, wo die Hauptaugenmerke momentan bei den Firmen liegen und oder sind, das ist wirklich schlimm, dass da immer auf diese kleinen Sachen rumgehackt werden. Sollen mal ein gescheites Google oder G-Talk-System machen, wo dann auch wunderbar mit Video- und Audio-Chat funktioniert, und zwar auch über Mobiltelefone. Ja, das würde ich mir mal wünschen. An meinem Android möchte ich jetzt endlich mal ein Video-Audio-Chat haben über G-Talk. Ja, das wäre doch mal was. Aber, naja. Scheint nicht die Priorität zu sein. Ich habe ja mich schon des Öfteren geäußert zu Street View. Ja, genau. Ja, ich weiß, ich sag's jedes Mal. Ich lasse das Thema damit beenden. Aber es kommen dann immer wieder neue, interessante Sachen zum Vorschein. Und eine davon war jetzt eben, Street View in Deutschland ist online gegangen. Und zwar in dem schönen Örtchen Oberstaufen. Die sind auch ganz stolz drauf. Die haben auch da eine richtige schöne, ja, wie soll man sagen, Party gemacht deswegen. Und die können auch stolz sein drauf, als erste deutsche Stadt in Street View vertreten zu sein. Oder Stadt, naja, ich weiß nicht, ob das schon als Stadt zählt. Naja, auf jeden Fall als Ort. Ja, ja, und so ein paar Querulanten, oh nein, Entschuldigung, so ein paar Leute, die eben Privatsphäre falsch verstanden haben, die gibt's natürlich auch in diesem Ort. Und die haben dann eben auch bei Google Widerspruch eingelegt. Ich meine, das Bild, das ich hier im Artikel verlinkt habe oder drin habe, das ist eigentlich bezeichnend dafür, wie sinnlos und blödsinnig sowas eigentlich ist. Aber naja, das scheint ja momentan so richtig in zu sein, sich lieber um die Privatsphäre seiner Hauswand Sorgen zu machen, als um die wirkliche Bedrohung der Privatsphäre durch die Regierung oder durch Sachen wie zum Beispiel die elektronische Krankenkarte. Ja. Da könnte man eigentlich auch gleich seine Krankheitsgeschichte aus dem Fenster hängen und lässt dann Google Street View das noch abfotografieren. Aber entsprechend, ja, muss man ganz klar sagen, ich habe auch das schon gesagt, wir machen uns in der Welt lächerlich mit diesen sinnlosen Aktionen, die mit Privatsphäre überhaupt nichts zu tun haben. So wird zum Beispiel wieder mal getitelt, auch in einem bekannten Webcast von Leo Laporte. Da wird Deutschland, also Germany, als Blurmany, ja, bezeichnet. Blur von Verwischen, nämlich du siehst das Ganze dann auch aus bei den Häusern, ja. Und die Pixelbombe aus Deutschland, ja, heißt das so schön, ja. The Pixelbomber of Germany, ja. Ja, deutsche Bomben fallen wieder in Form von Pixeln auf die Google Street View Häuser von diesen Leuten. Und naja, gut, jetzt hat da jemand mitten ein alleinstehendes Haus verpixelt. Also ich weiß nicht, ob ich habe es schon mal gesagt, das ist kontraproduktiv. Da sieht man jetzt nur eins. Der möchte nicht, dass sein Haus ins Video gezeigt wird. Warum wohl? Ist bei dem was zu holen? Ha! Ja, die Leute haben angeblich die unberechtigte Angst, dass wenn ihr Haus in Street View zu sehen ist, dass sie dann vielleicht mehr gefährdet sind für Einbrecher. Ja, ich würde sagen, jetzt sind die Leute, die ihr Haus verpixelt haben, mehr gefährdet für Einbrecher, denn jetzt ist es ja offensichtlich, dass die Leute da vielleicht was zu verbergen haben. Ne? Ich meine, das ist zwar so ein Spruch wie von Schäuble, ja, wenn man nichts zu verbergen hat, aber in dem Fall ist es ja so, Tatsache, wenn man sich keine Gedanken drum macht, weil einfach nichts zu holen ist, ja. Naja, egal. Das ist ja sowieso alles Blödsinn. Ich meine, wer einbrechen will, da verlässt sich nicht auf Google Street View. Da geht dann ans Haus und guckt da rein. Oder ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute Angst, sie würden, wenn sie ein besonders schönes Haus haben, dass sie dann eben eher also als Ziel abgestempelt werden bei Street View. Aber das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil die entsprechenden Gebiete, wo schöne Häuser stehen, die sind dann sowieso schon unter Beobachtung von verschiedenen Leuten, wenn denn tatsächlich sowas gemacht werden soll. Ja. Naja. Alles Blödsinn, tut mir leid, meine Hauswand hat keine Privatsphäre und im Gegenteil, das ist eigentlich ein Schlag gegen die Freiheit in unserem Land, wenn eben hier tatsächlich Häuserwände irgendwie also ein Schutzprivileg bekommen. Übrigens, es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Google hätte das nicht müssen machen. Das ist Kulanz von Google. Schade, muss ich ganz klar sagen, dass Google das gemacht hat und mit dieser Verpixelung einverstanden ist. Aber mit dieser Hetzkampagne unserer Regierung gegen Google ist das vielleicht auch ein guter Schritt gewesen. Und Google ist ja sowieso immer ziemlich freundlich und kooperativ. Also ich hätte es drauf ankommen lassen und hätte da vielleicht ja eben nicht so drauf reagiert und auf mein Recht bestanden, Häuserfassaden abzulichten. Boom, Ende. So, damit hoffentlich bald das Thema Street View endlich erledigt hier in der Wohnsicht. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn wieder so ein Müll passiert, ja, oder so lächerliche Aktionen, dann werde ich die auch an den Pranger stellen, weil ich ehrlich gesagt, ich schäme mich schon ein bisschen dafür, hier in Deutschland zu wohnen. Und also, wenn ich die Mittel hätte, naja, vergessen wir es. Gut. Dann, nächster Hammer der Woche war auf jeden Fall die Facebook-Pressekonferenz. Ganz genau, Facebook. Alle haben erwartet, auch ich war der Meinung, ich habe das ja auch schon ausführlich gesagt, dass eben Facebook ein Handy herauszaubern will, ja, am 3. November. Und ja, Das ist nicht passiert. Mark Zuckerberg hat eindeutig klar gemacht, es gibt kein Facebook-Telefon. Im Gegenteil, sie sehen überhaupt gar keinen Grund, so etwas zu machen. Stattdessen konzentrieren sie sich, dass auf allen Telefonen eben dieses Facebook, zum Beispiel Facebook Places vor allem, funktioniert. Ich finde die Strategie interessant und auch richtig, denn es hätte Konflikte gegeben. Wenn Facebook jetzt ein eigenes Handy herausbringt, dann würde Facebook als Wettbewerber zu den anderen Handyhersteller, wie zum Beispiel BlackBerry, Android, also Google, Apple mit dem iPhone, Windows und andere Hersteller, das alles wäre auf einmal die Konkurrenz. Ja? Und ja, dann wäre es eigentlich nur ein kleiner Schritt oder eigentlich zu erwarten, dass zum Beispiel Firmen wie Apple dann eben Facebook von seinem Telefon verbannt oder auch bei Windows, also bei Microsoft könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie dann sagen, ja Moment, dann wird es standardmäßig Facebook eben nicht bei, nicht ausgeliefert, machen wir nur noch unser Windows Live, ja, wenn die uns Konkurrenz machen wollen. Ja, so sieht das aus. Also verschiedene Hersteller von Betriebssystemen für Handys und die Hardwarehersteller würden sich dann quasi als Feinde fühlen von Facebook, und das wäre auf jeden Fall nicht sehr positiv für Facebook. Und ich denke, die haben gut daran getan, jetzt zu sagen, nee, wir machen kein Telefon, kein eigenes, aber wir sorgen dafür, dass auf allen Telefonen dann eben dieses Facebook vorhanden ist, ja, in Form von Apps oder so, sonst irgendwie, ja, vielleicht ja auch integriert eben von den, also grundsätzlich in dem Betriebssystem. Auch das ist ja eine wichtige Sache, der Normalkunde nutzt das, was drauf ist auf dem Handy, basta. Ja, also es ist interessant, da gab es mal eine Umfrage, nein, keine Umfrage, eine ein Forschungsauftrag war es, glaube ich, genau, um zu sehen, wie viele Leute Apps installieren, und ich kann euch sagen, selbst bei dem App-Weltmeister, ja, momentan noch, da ist es tatsächlich so, dass nur die wenigsten Leute, die ein iPhone beispielsweise kaufen, dann auch tatsächlich weitere Apps installieren. Ja, das ist unglaublich. Mein Gut, das ist ja mittlerweile sowieso schon sowas, hey, guckst du, hab ein neues iPhone, ne? Weißt du, ja? Was machst du damit? Keine Ahnung, hab eine Prepaid. Ja. Gut. Also da gibt's auf jeden Fall Schwierigkeiten, wenn so eine App nicht drauf ist. Und deswegen, Facebook stößt da natürlich dann jetzt an und macht auch die Bahn frei, dass eben die Hersteller Facebook standardmäßig integrieren auf oder in ihre Betriebssysteme. Und das könnte ja auch für die Betriebssysteme wiederum gut sein, wenn jetzt jemand zum Beispiel Facebook-Fan ist und unbedingt eben Facebook möchte, dann kann er auch gucken, welches Telefon am besten sein Facebook unterstützt, und zack, ja, und sich dann das entsprechende Handy aussuchen. Im Prinzip hat Mark Zuckerberg damit eins getan, er hat nicht ein Facebook-Telefon herausgebracht, sondern jetzt sind alle Telefone Facebook-Telefone, also ich rede natürlich von Smartphones, ne? Weil jetzt ist klar, ich meine, jetzt ist das ein System oder ein angekündigtes, stark unterstütztes System von Facebook, ja? Und jetzt werden die Hersteller diese Apps dann auch integrieren, ja, weil es gab hier auf dieser Pressekonferenz natürlich dann gleich noch Ausblicke auf die Strategie, und das sind vor allem eben ein Single Sign-On, das heißt, mit einem einzigen Login kann man sich auf Mobiltelefon dann eben auf verschiedenen Diensten, auf verschiedenen Apps dann eben anmelden, und das ist eben neu auf dem Mobilbereich. Im normalen Desktop-Bereich hat man das ja schon länger jetzt, wo man sich dann zum Beispiel mit dem Facebook-Login oder mit dem Twitter-Login auf verschiedene Seiten anmelden kann, und das wird dann eben auch über das Mobiltelefon gehen. Dann Location-APIs, auch das ist extrem wichtig, weil ich habe ja schon gesagt, Location ist das große Ding in unmittelbarer Zukunft. Ja. Das ist also auch eine wichtige Geschichte. Und da hat eben auch jetzt mit Places Facebook einiges angestoßen und haben eben jetzt durch diese APIs einiges getan. Das bedeutet, dass man zum Beispiel innerhalb von kürzerer Zeit jetzt mit auch mit anderen Check-in-Applikationen wie zum Beispiel Gowalla, ja, kann man da jetzt einchecken, auch gleichzeitig bei Google Places. Das heißt, es ist auch da keine Konkurrenz mehr, keine echte Konkurrenz mehr, weil man kann beides machen mit einem Satz sozusagen. Ich hoffe persönlich, dass auch Foursquare das tut, weil ich bin bei Foursquare, Gowalla gefällt mir nicht so gut, aber bei Places müsste ich dann doch gerne noch einchecken. Ja? Und ich sehe mich aber jetzt nicht hier, ja, dass ich zuerst dann bei Foursquare eincheck und dann bei Places, das ist vollkommen sinnlos. Ich möchte das ist schon schlimm genug, ja, mal einchecken und dann soll es bitte bei Places und bei Foursquare oder was auch sonst noch für Services dann ich benutze, das eingecheckt werden. Ja. Bei Google Bus wäre es zum Beispiel auch schön. Und hoffentlich hat Google auch bald ein richtiges Check-in-System, muss man auch sagen. Gut, ja, und das dritte ist dann noch auch mindestens genauso interessant, das ist die Deals-Plattform. Ja, also eine Plattform, wo Geschäftchen drüber abgeschlossen werden können. Und ja, das bedeutet, dass zum Beispiel Sonderangebote angeboten werden können für Leute, die irgendwo einchecken oder die besonders häufig in einem Platz einchecken und so weiter und so weiter. Diese Firmen können also quasi damit Aktionen machen. Ja. Und das Beste ist, so sagt tatsächlich Mark Zuckerberg, Facebook verdient keinerlei Geld damit. Ja, keinerlei Geld damit. Das heißt, die Firmen können zu einem Deal machen über Facebook, ohne dass sie dafür irgendwelche Sponsorengebühren oder Ähnliches zahlen. Ja. Normalerweise ist das so, war es bei vielen solchen Check-in-Angeboten so, ja, wenn man zum Beispiel häufig dort eincheckt, dann bekommt man zum Beispiel den Kaffee gratis dort. Ja, gibt es tatsächlich. In den USA ist das gang und gäbe. Bei uns ist das, naja, sagen wir mal, wie immer ein bisschen lasche. Aber immerhin habe ich letztens auch ein Reisebüro entdeckt. Wenn man dort eincheckt, dann kriegt man, wie viel waren es? Ich glaube, 10% Rabatt auf alles, was man bucht. Ja, das war super, ja, war toll. Und also langsam kommt es bei uns auch. Nur die Firmen müssen dann natürlich auch was zahlen dafür, für diese Aktion. Ja, dann heißt eben, okay, wenn ihr diese Aktion haben wollt, dann kriegen die Leute in der Nähe oder die sich da einchecken, eben diese Nachricht gebracht. Ja, das ist wie Werbung. Ja. Und es bringt auch ja die Leute dazu, genau dorthin zu gehen, wenn man sieht, naja, dort kriege ich was umsonst, wenn ich einchecke, ah cool, dann gehe ich jetzt hin, check ein und dann kriege ich das umsonst, das ist ja perfekt. Also, aber der Kunde ist dort und kauft dann vielleicht noch was mehr. Also das brauche ich nicht zu erklären, das ist ja klar. So, und ja, dann haben die aber dafür Geld verlangt. Die haben gesagt, okay, hier, das ist Werbung, da gebt ihr uns Geld dafür und dann könnt ihr diese Aktion machen und zack. Und das ist eben bei der Deals-Plattform nicht so. Und da muss man sich mal vorstellen, man hat eine riesen Kundenbasis bei Facebook. Ja, und die Firmen können jetzt quasi kostenlos diese Werbung machen auf Facebook. Ja, und die Kunden kriegen dafür dann eben auch noch was, diese Leute, die bei Facebook Places einchecken. Ja, das ist doch fantastisch. Und ich will zwar jetzt nicht da nachfragen, wie das Geschäftsmodell von Facebook denn aussieht, wie die das, was die dann davon haben, aber ich denke, dass eben diese Popularität auf jeden Fall dann drastisch steigen wird. Da werden sicherlich bald alles voll mit Firmen sein, die eben spezielle Deals anbieten für Leute, die eben dort mit Places einchecken. Interessant. Sehen wir mal, wie es da weitergeht. Gut, einige waren natürlich enttäuscht, klar, weil kein echtes Facebook-Phone gab, aber wie gesagt, ich finde, das ist eine absolut tolle, ein toller Schachzug, den Mark Zuckerberg da gemacht hat. Wie gesagt, nicht nur ein Handy, sondern jetzt sind alle Handys Facebook-Handys. Das ist einfach cool. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es sehen will. Man muss es ja nicht nutzen. Man muss Facebook nicht nutzen. So, ja, also, das Wichtigste, ne? Kommt noch am Schluss, ganz am Schluss. Aber das wird nichts mit Technik zu tun haben. Naja, vielleicht indirekt. Aber zunächst habe ich noch was Interessantes, ein kleiner Tipp, den will ich auch relativ schnell abhandeln. Und zwar Screenlets. Wer kennt sie nicht? Ja, viele wahrscheinlich, weil nicht, ja, sagen wir mal, nicht alle Leute Linux benutzen, New Linux. Wer es benutzt, ja, der ist entweder ein Spartaner. Oh, denn das war jetzt ein falscher Ausdruck, ja. Spartaner. Okay, man sagte immer, ja gut, Linux-Nutzer, die wollen sowieso nur in der Command-Line rumfummeln. Ja, absolut falsch. Ja, jede moderne Distribution sieht grandios aus. Wer es noch grandioser haben will und noch mehr Eye-Candy, aber auch vernünftige Funktionen einbauen will, der kann mal Screenlets probieren. Ja, diese App, oder nach diese App, sag ich schon, oh nein, wir sind hier nicht beim Mobilfunk. Das Programm nennt sich tatsächlich Screenlets und zum Beispiel bei Ubuntu ist es ganz einfach, über das Ubuntu Software Center zu installieren. Da gibt man dann einfach als Sucher Screenlets ein und zack, kommt schon der entsprechende Eintrag oben. Den wählt man aus. Und dann kann man eben so Screenlets, bei manchen Systemen nennt sich das dann auch Widgets, auf den Desktop legen und dann eben ansehen, benutzen. Und es gibt da schon ziemlich viele dafür, logisch. Man kann auch tatsächlich Google Desktop Gadgets, da heißt es ja wieder Gadgets, benutzen und auch Web-Widgets. Und das ist ja mal was, ne? Also Web-Widgets auf dem Desktop direkt. Das ist zumindest mal interessant. Die Installation ist, wie gesagt, extrem einfach. Zumindest bei Ubuntu jetzt. Und ja, dann kann man sich damit seinen Desktop schön gestalten. Und es gibt wirklich nützliche Sachen, ja, die man damit nutzen kann. Also ist natürlich auch viele Spielereien oder reines Eye-Candy, aber so eine Google Search Bar. Oder auch, was weiß ich, Yahoo Search Bar oder Bing Search Bar oder was auch immer, auf dem Desktop kann manchmal schon gut sein, wo man einfach hier nur auf den Desktop dann auf dieses Widget klickt, gibt den Suchbegriff ein und zack, wird einem das dann eben angezeigt im Browser. Das ist doch auch eine schöne Sache. Gut, es gibt, wie gesagt, so viele, da findet eigentlich jeder was Nützliches und viele finden auch unnütze Sachen. Dann ebenfalls noch ein Tipp für New Linux und zwar Games. Ja, ihr werdet erstaunt sein. Linux und Games ist gar nicht so schlecht. Zumindest, wenn es, sagen wir mal, kleine, einfache, aber ja, interessante, intelligente Spielchen sind. Da gibt es vieles. Und makeuseof.com hat da ein paar vorgestellt. Ich habe den Artikel auch verlinkt. Und da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Eins kennt ihr bestimmt, das ist Frozen Bubble. Ja, das ist sowas wie Puzzle Bobble oder ich glaube Bust a Move hieß das bei uns mal. Ja, genau. Das ist eine schöne Sache, aber auch Numpty Physics. Das ist mal genial, da muss man Sachen zeichnen, um ein Problem zu lösen. Ja. Es ist schwer zu erklären. Am besten, ihr schaut euch das mal an. Das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja. Dann natürlich Secret Mario Chronicles. Und ihr seht sofort im Screenshot dann, dass es ähnlich ist wie dieses Super Mario Brothers, aber natürlich ein bisschen anders, damit es da keine Probleme gibt mit dem Copyright. Sieht toll aus, wer sowas mag. 2D Jump'n'Run Spiele sollte sich da auch mal ja, drauf freuen. Und Which Way Is Up wurde gezeigt. Und das ist ein total verrücktes, kompliziertes ja, Denkspiel, muss man schon sagen. Ja. mit einer interessanten Gravitation, ja, die sich dort auf dem Spielfeld dauernd verändert. Und somit ist es gar nicht so einfach, zu diesem Schalter zu kommen. Und daran besteht dann eben diese Schwierigkeit. Hört sich so einfach und simpel an, aber das kann doch bei einigen Level schon einiges an Denkzeit erfordern, um dann eben weiterzukommen. Also wer solche Spiele mag, ja, Denk- und Rauch, Kopfrauchspiele, der kann sich dann mal This Way Up anschauen. Ja. Gut, also wie gesagt, der Artikel von makeuseof.com ist verlinkt und da könnt ihr es dann sehen. So, wir haben 31 Minuten rum und das heißt, jetzt kommt der letzte Tipp überhaupt. Ich habe gesagt, mit Technik hat das nichts zu tun, aber naja, vielleicht indirekt, denn was ist das wichtigste Werkzeug eines Programmierers? Oder eines Administrators. Oder einfach nur eines Computerfans, der bis spät in die Nacht am Computer sitzt. Oder einem Computerspieler, der in ja, 5 Stunden in der Instanz rumhängt und mit seinen Bekannten sich durchkämpft. Was ist das wichtigste Werkzeug bzw. wichtigste Tool und oder Ausstattungs. Der wichtigste Ausstattungsgegenstand für diese Leute. Genau. Kaffee. Kaffee. Jawohl. Also wer kein Teetrinker ist, für den ist es auf jeden Fall Kaffee. Ansonsten kann ich doch durchaus Berge von Grüntee oder ein starker Schwarztee empfehlen. Ja. Aber Kaffeetrinker, da ist das natürlich das Wichtigste bei einer langen Computersession. Und da gibt es halt Probleme. Ich meine, wenn man daheim ist, da kann man sich ja vorher den Kaffee noch kaufen. Und da weiß man ja hoffentlich, was für eine Sorte man holt. Denn wenn die Bohnen nicht stark genug geröstet sind, dann kriegt man oft Magenprobleme. Also viele Leute kriegen wirklich richtige Magenprobleme, Magenschmerzen, ja, durch den Kaffee. Man denkt immer, helle Bohnen sind besser verträglich. Das stimmt überhaupt nicht. Je stärker und länger geröstet der Kaffee ist, desto besser verträglich ist er. Deswegen sollte man darauf achten, wenn man Kaffee möchte, der leicht verträglich ist, dass er sehr stark geröstet ist. Das hat mit der Menge an Koffein überhaupt nichts zu tun. Dunkler Kaffee. Durch dieses starke Rösten geht kein Koffein verloren, sondern es werden bestimmte Säuren in den Kaffeebohnen quasi, ja, wenn man so will, verdampft. Ja. Ist zwar nicht der chemisch korrekte Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Reizstoffe werden durch das Rösten entfernt und das sind eben hauptsächlich solche Säureverbindungen, die da drin sind. So. Puh. Und nun, wie kriegt man das weg? Wie kann man den Kaffee besser verträglich machen, wenn man sich jetzt aus Versehen eine Packung gekauft hat, die eben nicht so stark geröstet ist, also nicht so dunkle Röstung enthält? Oder man ist im Büro beispielsweise und man konnte den Verantwortlichen auch nach monatelangen Gesprächen nicht davon überzeugen, dass man doch bitte eine dunklere Sorte an Kaffee nehmen soll, weil die helle Sorte 20 Cent günstiger ist pro Kilo. Ja, dann ist man eben ganz schön aufgeschmissen, weil den Kaffee kann man dann kaum trinken oder man trinkt nur sehr wenig oder nimmt dann eben die verrückten Magenschmerzen in Kauf. Aber das muss nicht sein. Und zwar, es gibt sogenanntes Baking Soda, bei uns auch unter dem Namen Natron bekannt. Ja, dieses Natron gibt es eigentlich in jedem Backwarengeschäft. Und Natron ist ein ziemlich unkomplizierter Stoff. Braucht also keine Angst zu haben davor, das hört sich jetzt so schlimm an. Im Prinzip macht das Natron das ihr da hinzugeben kann, einfach in den Kaffee, in die Tasse reingeben, aber bitte nicht zu viel, um Himmels Willen, ja, nichts anderes als die Säure zu neutralisieren. Ja, wer im Physik-, im Chemieunterricht aufgepasst hat, ja, der weiß, wenn Säure vorhanden sind und man fügt eine Lauge hinzu, dann neutralisieren sich, dann neutralisiert sich beides und die Säure, ja, beziehungsweise die Lauge, sind dann in dieser Form nicht mehr vorhanden, sondern man hat ein pH-neutrales Gebräu vor sich. So. Diese Kaffeesorten, die eben jetzt besonders von dieser Säure belastet sind, da kann man dann eine Messerspitze dazugeben, ja, Messerspitze Natron reingeben, gut verrühren in den heißen Kaffee, gut verrühren, ja, und schon hat man ein magenfreundliches Gebräu. Probiert's aus. Es funktioniert tatsächlich. Ja. Übrigens, mit Messerspitze meine ich also schon eine richtige Messerspitze. Wenn es stark säurehaltiger Kaffee ist, ja, dann kann man auch ein gestrichener halber Teelöffel dazugeben. Ja. Aber mehr würde ich auf keinen Fall tun. Schon fängt der Kaffee nämlich an, ein bisschen nach Lauge eben zu schmecken. Wer allerdings die richtige Menge reinmacht, ja, bei dem ist eigentlich nichts mehr davon zu merken vom Geschmack her. Und deswegen wunderbarer Kaffee. Übrigens, das kann man auch mit Tee machen, wenn man zum Beispiel zu hartes Wasser hat in seiner Umgebung und keinen Wasserfilter, dann sollte man mal probieren, in das Teewasser, wirklich nur eine Messerspitze Natron reinzugeben pro Tasse, ja, gut verrühren und zack. Gar nicht schlecht, ne? Okay, so, damit könnt ihr jetzt euren Kaffeekonsum wieder ins Unendliche steigern und ich lasse euch dann für heute mit der Wochensicht auch in Ruhe und gut, guck mal, Chat, ja, im Chat hat sich niemand gemeldet, wie, niemand meldet sich im Chat hier, unglaublich, na gut, dann lassen wir es mal für heute gut sein und Moment hier, wo ist das Outro hier, so, ich und mein Outro immer auf Kriegsfuß. Ja, dann darf ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein. Und ich denke, ja, dann werde ich euch vielleicht dann ein bisschen was noch erzählen über dieses Galaxy-Tab. Nein. Also wie gesagt, ich werde es hier nicht sagen, sondern im Uncast. Jetzt ab 15 Uhr geht's los. Und vielleicht hört ihr auch mal da rein, wenn ihr Android interessiert seid. Ja? Okay, also haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.